Damen und Herren, das 19. Jahrhundert, das hier zur Diskussion ansteht, ist in unseren beiden Ländern von der nationalen Bewegung an erster Stelle geprägt gewesen. Jedes Referat, das ist bereits deutlich geworden, in den bisherigen muss darauf zurückkommen. Für Deutschland sein politisches Denken und seine politische Wirklichkeit im 19. Jahrhundert ist nun das Reich, der zentrale Begriff, an dem Erinnerungen aus dem und Traditionen aus dem Mittelalter virulent zu greifen sind und auf diesen Begriff, auf diese Wirklichkeit möchte ich mich konzentrieren. Reich und Nation ist also mein Thema und ich möchte behandeln, genauer eigentlich nur den Beginn des 19. Jahrhunderts, also die Konstellation um 1800, weil hier das Reich in seiner mittelalterlichen Prägung noch unmittelbar Wirklichkeit war für die deutsche Gesellschaft. Das heißt, wir müssen uns klar machen, mit dem Reich wirkt ein Stück Mittelalter oder ragt ein Stück Mittelalter unmittelbar in das 19. Jahrhundert eben als Wirklichkeit, die alle bestimmt hat, hinein und eben das Reich ist damit nicht nur Idee gewesen in Deutschland. Deshalb ist die Fixierung dieser Ausgangslage, wie ich meine, so besonders wichtig und ich bitte Sie um Verständnis dafür, dass ich im Wesentlichen heute darauf insistiere oder darauf beharre und nur am Schluss einen Ausblick auf die weitere Entwicklung wage. Im Unterschied zu den bisherigen Referaten werde ich nicht nur oder fast kaum Ideengeschichte oder eben Forschungsgeschichte hier behandeln, sondern ich möchte darüber hinaus auf die verfassungsgeschichtlichen Grundlagen und Entwicklungen zu sprechen kommen und hoffe damit der Diskussion, auch der weiteren Diskussion zu dienen, obwohl ich mir bewusst bin, dass ich mich damit in ein sehr offenes und weites Feld begebe und auch Kritik herausfordere. Ein Fragment von Friedrich Schiller, bekannt unter dem Titel Deutsche Größe, ist bereits zum klassischen Text geworden, wenn es darum geht, die Situation von Reich und Nation zu verdeutlichen, wie sie sich um 1800 in Deutschland darstellt. Darf der Deutsche sein Haupt erheben und mit Selbstgefühl auftreten in der Völkerreihe? So fragt Schiller im Jahre 1801 nach dem Ende eines verlustreichen Krieges gegen das revolutionäre Frankreich. Seine Antwort: Ja, er darf's. Er geht unglücklich aus dem Kampf, aber das, was seinen Wert ausmacht, hat er nicht verloren. Deutsches Reich und deutsche Nation sind zweierlei Dinge. Die Majestät der Deutschen ruhte nie auf dem Haupt seiner Fürsten. Abgesondert von dem Politischen hat der Deutsche sich einen eigenen Wert gegründet und wenn auch das Imperium unterginge, so bliebe die deutsche Würde unangefochten. Sie ist eine sittliche Größe. Sie wohnt in der Kultur und im Charakter der Nation, die von ihren politischen Schicksalen unabhängig ist. Schiller schrieb dies in der Absicht, ein Gedicht daraus zu machen, wahrscheinlich in den Wochen nach dem Frieden von Lunéville, in dem sich der deutsche Kaiser gegenüber Bonaparte, dem siegreichen Heerführer und ersten Konsul der Französischen Republik, zur territorialen Amputation und einer einschneidenden Verfassungsrevision des Heiligen Römischen Reiches bereit erklären musste. Damit war die politische Auflösung dieses Reiches vor den Augen aller als ein unabwendbares Schicksal sichtbar geworden. Herbeigeführt durch den Sieg der französischen Armeen, verursacht aber durch das politische Verhalten der deutschen Großmächte Österreich und Preußen. Angesichts des zusammenbrechenden Reiches verweist Schiller auf den Bereich der Kultur, in dem die Deutschen Großes vollbrächten, und auf dem Hintergrund der geistig-literarischen Bewegung seiner Zeit tut er das nicht unbegründet. Bemerkenswert jedoch, dass er in diesem Zusammenhang von der deutschen Nation als dem Träger jener kulturellen Leistungen spricht. Er stellt dieser Nation die, abgesondert von dem Politischen, ihrer dauerhaften Werte schafft, das von den Fürsten getragene Reich gegenüber, eine Entgegenstellung, die das Bild von Deutschen noch weit über seine Zeit hinaus prägen sollte. Einerseits die unpolitische Nation, das Volk der Dichter und Denker, andererseits die Schwäche und Rückständigkeit der politischen Strukturen in Deutschland, die in dem wohl von Ruge und Marx geprägten Schlagwort von der deutschen Misere ihren wirkungsvollsten Ausdruck gefunden hat. Anlass genug, nach den wirklichen Zusammenhängen und Entwicklungen zurückzufragen, die zu diesem Urteil geführt haben, indem sich Schiller auch mit Goethe einig wusste, wie es die bekannte Xenie vom Deutschen Reich zum Ausdruck bringt: Deutschland, aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden, wo das Gelehrte beginnt, hört das Politische auf. Hier wäre zu verweisen auf die Tradition dieser Gegenüberstellung, die historiografische bei Friedrich Meinecke und die eigentliche neue Traditionsgründung durch ihn in der Historiografie des 20. Jahrhunderts. Das spare ich aber hier im Einzelnen aus und wende mich nun einem anderen Text zu, der auch erst wie der von Schiller am Anfang unseres Jahrhunderts aus dem Nachlass Hegels nämlich erstmals vollständig publiziert wurde, der in der Zeit um den Frieden von Lunéville geschrieben wurde und ebenfalls ein Fragment geblieben ist. Hegel geht in seiner Schrift über die Verfassung Deutschlands, ähnlich wie Schiller, von dem bevorstehenden Zusammenbruch der alten Reichsverfassung aus. Doch er wendet sich nicht vom Reiche ab und sein Blick ist nicht wie der Schillers nur auf die Gebildeten gerichtet. Hegel analysiert die Verfassungsstrukturen des Heiligen Römischen Reiches. Er weist nach, warum dieses Reich nicht zu einem modernen Staat werden konnte und sucht schließlich nach einem Weg, auf dem es doch noch zu einem lebensfähigen Staat werden könnte. Obwohl er aufgrund seiner nüchternen Analyse das Ende der Reichsverfassung klar vor Augen hat, setzt er weiterhin Hoffnungen in eine neue Zukunft dieses Reiches. Seine Schrift ist ein Dokument dafür, in welchem Maße das Reich auch nach dem Zusammenbruch seiner alten Verfassung weiterhin der Vorstellungsrahmen für das nationalpolitische Denken in Deutschland geblieben ist. Innerhalb der deutschen Historiografie hat Hegels Verfassungsschrift zunächst kaum Resonanz gefunden. Sie bot der auf den Nationalstaat von 1871 ausgerichteten Geschichtsschreibung keine Perspektive. Im Gegenteil, Hegel äußert sich sehr pessimistisch über das nationale Gemeinschaftsbewusstsein seiner Zeit. Erst nach dem Ende des modernen deutschen Nationalstaates nach dem Zweiten Weltkrieg war der Weg frei, dass die von Hegel erörterten Zusammenhänge eine angemessene Würdigung erfuhren. Den Ausgangspunkt bildet die neue Einschätzung der Endphase des Reiches durch von Aretin. Ihr folgten weitere Einzelstudien und zahlreiche Untersuchungen über die Reformpolitik der deutschen Mittelstaaten zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die bisher auch unter einem nationalen Verdikt standen. Auffällig an allen diesen Arbeiten der letzten 20 Jahre ist jedoch eine Vernachlässigung der nationalen Frage. Angesichts der historiografischen Tradition in Deutschland ist das verständlich, dennoch bleibt es ein Mangel. Die Texte von Schiller und Hegel haben einen ersten Eindruck von den Zeitumständen vermittelt, vor allem aber haben sie deutlich gemacht, welch verschiedene Positionen im Hinblick auf das Reich es damals gegeben hat. Bereits der Gebrauch der beiden leitenden Begriffe Reich und Nation bei den Zeitgenossen damals war vieldeutig genug. Wer vom Reich sprach, meinte an erster Stelle das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Aber es gab verschiedene Bedeutungsvarianten. Entweder war die im kaiserlichen Oberhaupt gipfelnde Gesamtinstitution gemeint, oder im Sinne der Formel Kaiser und Reich, das dem Kaiser gegenüberstehende, im Reichstag versammelte Korpus der Stände. Auch in geografischer Hinsicht gab es Unterschiede. Der Südwesten Deutschlands war in einem eigentlicheren Sinne das Reich als andere Regionen. Es gingen in dieser Zeit aber auch die deutschen Einzelstaaten, zumal die Königreiche, dazu über, ihr Gesamtgebiet als Reich zu bezeichnen. Schließlich finden wir vermehrt einen verfassungspolitisch entgrenzten Begriff vom Reich der Deutschen etwa und überhaupt eine häufige Verwendung spiritualisierter Reichsbegriffe. Das Reich der Geister, das Reich der Vernunft, anderes mehr. Der Begriff Nation bleibt demgegenüber stärker auf den gesellschaftlich-politischen Bereich bezogen. Er bezeichnet innerhalb eines Staates konkret die soziale Gruppe, die diesen verantwortlich trägt und repräsentiert. Im alten Deutschen Reich war dies die Gesamtheit der Stände, von daher auch heute die Verwendung des Begriffes Adelsnation. Andererseits aber konnte auch die Gesamtheit eines Volkes, das durch gemeinsame Merkmale wie die Sprache miteinander verbunden ist und ein gemeinsames Vaterland hat, als Nation bezeichnet werden. Deutsche Nation bedeutet dann das deutsche Volk innerhalb der Grenzen des Reiches. In dieser Hinsicht ist häufiger jedoch ein sozial eingegrenzter Begriff von Nation anzutreffen, mit dem nicht alle, sondern nur die gehobenen Bevölkerungsschichten gemeint waren, diejenigen in etwa, die man heute zur sogenannten Kulturnation rechnet. Schließlich ist zu vermerken, dass der Begriff Nation nicht allein im Rahmen des Reiches verwandt wurde, sondern ebenso im Bereich der Einzelstaaten. Man sprach von der bayerischen, von der sächsischen Nation. Genug damit aber von den Begriffen. Auch mit einer genaueren Aufschlüsselung ihrer konkreten Verwendungen wäre zur Klärung unserer Frage nicht viel weiterzukommen. Der Überblick sollte nur ein andermal deutlich machen, wie verwickelt die Situation in Deutschland um 1800 gewesen ist. Ein Rückgang auf die politischen Institutionen und auf die gesellschaftlichen Interessensgruppen ist notwendig, zugleich eine Orientierung über den übergreifenden Entwicklungszusammenhang. Im Deutschen Reich wurde eine moderne Staatsbildung seit dem 13. Jahrhundert sowohl vom König wie von den Ständen in konkurrierenden Ansätzen versucht, doch mit der Sanktionierung der konfessionellen Spaltung in der Mitte des 16. Jahrhunderts zeichnete sich bereits ab, dass dieses Reich kein moderner Staat werden konnte. Es blieb weiterhin unfähig zur Modernisierung, weil die aristokratischen Stände, die es repräsentierten und beherrschten, den Ausbau ihrer eigenen Souveränität betrieben und von daher es auch nicht zuließen, dass es zu einer Reform der politischen Institutionen des Reiches kommen konnte. Das hat Hegel in seiner Verfassungsschrift wohl als erster in dieser Konsequenz erkannt und durch eine kritische Analyse des Freiheitsbegriffes verdeutlicht. Deutschland ist den Segnungen der modernen Verwaltungs- und Militärbürokratie dennoch nicht entgangen. Es hat sie in der nicht immer angenehmeren Form des fürstenstaatlichen Herrschaftsausbaues erlebt. Diese territoriale Staatsbildung durch den fürstlichen Absolutismus, der die Impulse der Aufklärungsbewegung aufnahm, fand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ihren Höhepunkt. Sie stand ganz im Zeichen der Reform. Von ihr gingen für die Modernisierung des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland die entscheidenden Impulse aus. Wie aber stand es mit der Nationsbildung, der Ausbildung eines überregionalen Gemeinschaftsbewusstseins, der Entwicklung einer modernen Nation in Deutschland? Hier erinnern wir rückblickend an den großen Aufschwung nationalen Denkens im Spätmittelalter, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts in der Reichsreformbewegung, im deutschen Humanismus, schließlich in der Reformationsbewegung seinen Höhepunkt erlebte. Diese frühnationale Bewegung war erfolgreicher als der gleichzeitige Versuch einer deutschen Staatsbildung. Aber so wie diese erlebte sie mit der konfessionellen Spaltung des Reiches ihr plötzliches Ende. Die konfessionellen Grenzen wurden zur Barriere der Kommunikation unter den Deutschen. Vom Reich konnten nun kaum noch nationsbildende Impulse ausgehen. Anders die Territorialstaaten. Sie entwickelten im Zuge ihres Herrschaftsausbaus und ihrer Modernisierung immer stärkere Bindekräfte, die ein Gemeinschaftsbewusstsein weckten und förderten. Sowohl die Stadtrepublik Hamburg wie der Staat Friedrichs II. Konnten deshalb von ihren Bürgern und Untertanen als ein Vaterland empfunden werden, dem man sich zugehörig fühlte und für das persönlich zu engagieren sich lohnte. So ist der deutsche Einzelstaat im 18. Jahrhundert zum eigentlichen Ausgangspunkt des Patriotismus geworden. Die politische Sozialisation der Deutschen fand in erster Linie und für die Mehrheit sogar beinahe ausschließlich innerhalb dieser Kleinstaaten statt. Sie gewannen mehr und mehr, nicht nur für die tonangebenden Eliten, ihre eigene Identität und waren damit auf dem Wege zu einer eigenständigen Nationsbildung. Man sprach ja auch bereits von der preußischen, von der württembergischen Nation, und für die letztere hat der junge Hegel sich als politischer Denker noch konkreter interessiert als für die deutsche. Denn er sah ganz recht, dass, Zitat, es tief in der menschlichen Natur liegt, sich nur für das zu interessieren, wo man mitbeschließen und mitwirken kann. Von der Aufklärungsbewegung gingen jedoch nicht nur Impulse für die Entwicklung der Einzelstaaten aus. Sie führte auch zu dem ungeahnten Aufschwung einer Bildungsbewegung, durch die sich eine schriftsprachlich vermittelte Hochkultur innerhalb der deutschsprachigen Bevölkerung entwickelte. Diese neue Kulturbewegung, ihr sichtbarster Ausdruck ist die Expansion des Buch- und Zeitschriftenmarktes, wurde von einer bürgerlichen Gesellschaft getragen, die es in dieser Form bisher in Deutschland noch nicht gab. Denn jeder, der die Fähigkeiten, die Muße und die Mittel aufbrachte, an der neuen Literatur und Publizistik teilzunehmen, hatte Zugang zu ihr. Sie war offen für jeden. Die trennenden Schranken des Standes, der Religion und der Politik konnten hier überwunden werden. Mit der zunehmenden Alphabetisierung und Emanzipierung der Bevölkerung war diese Gesellschaft in einem ständigen Wachsen begriffen. Da die hochdeutsche Schriftsprache in diesem lesenden Publikum das zentrale Medium des kommunikativen Zusammenhaltes war, ist es nicht verwunderlich, dass das Deutsche hier neu entdeckt und Anlass zu einer Bewegung wurde, die sich in verschiedenen Formen äußerte. In der Gründung deutscher Gesellschaften, die sich vor allem der Sprachpflege widmeten, in einer Kritik am Französischen als Maßstab der Bildung, womit zugleich ein antiaristokratischer Akzent verbunden war, in den Bemühungen um die Gründung eines deutschen Nationaltheaters oder in dem Aufblühen eines literarischen Germanismus. Im Zuge dieser Bewegung konnte es nicht ausbleiben, dass man das Alte Reich erneut als ein Vaterland entdeckte und bereit war, sich dafür zu engagieren. Wir sprechen von einem aufblühenden Reichspatriotismus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts und verschiedene Rückbezüge auf das Mittelalter spielten bei der Konstituierung dieser Kulturnation eine wichtige Rolle. Ich nenne hier anlässlich der ersten Bewegung, deutlich in der Schrift von deutscher Art und Kunst 1773 erschienen, die Rückbesinnung auf die Gotik, hier durch Goethes berühmte Schrift, die Rückbesinnung auf die Gotik als die eigentlich deutsche Kunst, der historische Rückgang auf die reichsfreien Bauern, wie es bei Justus Möser der Fall war, und damit noch ein Nachtrag zum Rittervortrag, der freie deutsche Mann, der freie Deutsche wird durch Goethe, durch einen Ritter, durch Götz von Berlichingen dargestellt. Wohl zu bemerken, hier wird nicht an die mittelalterlichen deutschen Fürsten angeknüpft. Der Deutsche am Ende dieses Jahrhunderts hatte also zwei Vaterländer, ein näheres, konkret erfahrbares im Territorialstaat und ein größeres im Reich, das jedoch für den Einzelnen nur schwer sichtbar und erreichbar war, wenn man nicht, wie der junge Goethe, das Glück hatte, einer Kaiserkrönung zu erleben. Aber auch hier, eindrücklich in Dichtung und Wahrheit geschildert, blieben viele Gedecke leer. Die Schwächen der Reichsverfassung waren nicht zu übersehen und wurden in der reichspatriotischen Bewegung vielfach diskutiert. Die Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Reiches als Vaterland richteten sich häufig an den Kaiser. O Kaiser, du von 99 Fürsten und Ständen, die des Meeres Sand das Oberhaupt, gib uns, wonach wir dürsten, ein deutsches Vaterland. So wandte sich Herder im Jahre 1780 an Joseph II. Er konnte nicht ahnen, eine welch untaugliche Adresse dies war. Die Sehnsucht nach einem starken Mann, einem politischen Genie, das das Reich wiederherstellt und zu einem starken Vaterland macht, diese für eine moderne bürgerliche Gesellschaft so prekäre Vorstellung ist seitdem in Deutschland vor allem unter seinen Gebildeten nicht verstummt. Der vom nationalen Gesichtspunkt her so merkwürdige Friederikus-Kult in der damaligen deutschen Bevölkerung kann wohl nur von hier aus eine Erklärung finden. Es bleibt also festzuhalten, dass Reich und Nation in der deutschen Bewegung des späten 18. Jahrhunderts keinen Gegensatz bilden, sondern eng aufeinander bezogen waren. Für die Zeit vor 1790 einen Dualismus Reich versus Kulturnation zu konstruieren, würde an den tragenden Sachverhalten vorbeigehen. Auch wenn das Alte Reich von seinen politischen Trägern her mehr katholisch und die Kulturbewegung mehr protestantisch geprägt war, ist hier nicht das Bild eines Gegensatzes, sondern das des Aufeinanderzugehens, das der Sache angemessene Verständnis. Durch die Zuwendung der protestantischen Bildungsschichten zum Alten Reich erhielt dieses eine belebende Blutzufuhr. Die das Reich bisher hemmenden konfessionellen Barrieren wurden überwunden. Welche Möglichkeiten für eine nationalpolitische Bewegung zur Reformierung des Reiches sich hier abzeichnen, darüber kann heute nur spekuliert werden. Dass auch unter den alten Trägern des Reiches Reformansätze in den 1780er Jahren konkret zu beobachten sind, das ist sicher nicht ohne einen Zusammenhang mit der deutschen Bildungsbewegung zu sehen. Doch in einem Punkt schied sich der bürgerliche Reichspatriotismus deutlich von den Vorschlägen aus dem Kreise der Reichsstände. Sie fragten nach einem nationalen Staat und stellten damit die Frage nach der Souveränität. Seit 1790 jedoch, mit den Einwirkungen der Französischen Revolution und dann Napoleons, war für die Entwicklung von Reich und Nation in Deutschland eine neue Situation gegeben. Es gab nun das große Beispiel einer sich politisch emanzipierenden bürgerlichen Gesellschaft, die sich zur Nation erklärte und sich in der Auseinandersetzung mit den aristokratischen Herrschaftsschichten als neuer Souverän durchsetzte. Das war für die von naturrechtlichen Grundsätzen geprägte deutsche Bildungsgesellschaft ein faszinierendes Ideal, ein Beispiel eigener Möglichkeiten, die jedoch unter den zeitgenössischen Umständen nicht praktisch umzusetzen waren. Es fehlte vor allem das Gegenüber eines modernen Staates auf nationaler Ebene. Immer wieder wurde in Deutschland nun die Deutsche mit der französischen Nation verglichen, was eine Fülle neuer nationaler Impulse zur Folge hatte, die angesichts der damaligen Reichspolitik jedoch ins Leere liefen. In diesem Jahrzehnt häufen sich die resignativen Stimmen über den Zustand der deutschen Nation. Die nationalen Klagen in Hölderlins Hyperion sind in dieser Zeit geschrieben worden. Es kam zu Fluchtbewegungen ins ästhetisch Unpolitische, wofür Schiller stehen mag. Bei den Klarsichtigeren wie Herder und Hegel aber zu der Einsicht, dass das Bestehen einer Nation in Deutschland gar nicht vorausgesetzt werden kann, dass diese vielmehr von unten erst aufgebaut und herangebildet werden muss. Mit einem Zurückschrauben der aufgeklärten Reformbewegung antworteten die fürstenstaatlichen Regierungen auf die Revolution der Franzosen. Erst auf diesem Hintergrund konnte eine Frontstellung gegenüber der Politik der Fürsten, die das Reich zum Erliegen brachte, in der Schärfe herausgebildet werden, wie wir sie in den Texten von Schiller und Hegel kennengelernt haben. Denn nun war endgültig klar geworden, dass das Deutsche Reich weder modernisiert noch nationalisiert werden konnte. Und nun erst war es auch möglich, die Majestät der deutschen Nation, die, wie Schiller sagte, auf seiner Bürgerhaupt wohnt, so scharf dem Reich gegenüberzustellen, das von den Fürsten beherrscht wurde. Nach dem Stillstand der 1790er Jahre löste die napoleonische Deutschlandpolitik zu Beginn des 19. Jahrhunderts eine neue Welle von Reformen aus, die jedoch für Reich und Nation je andere Folgen hatten. Trotz der sich ergebenden Vereinfachung der politischen Landkarte kam es nicht auch zu einer Vereinfachung der nationalen Entwicklungslage. Napoleon ermöglichte es, dass sich die Fürstenrevolution gegenüber dem Reich fortsetzen konnte, die im 18. Jahrhundert mit Friedrich II. Begonnen hatte. Napoleon sorgte für die Etablierung von lebensfähigen, souveränen Einzelstaaten in Deutschland und damit war für lange Zeit entschieden, dass eine moderne Staatsbildung in Deutschland nur noch auf dieser Ebene stattfinden konnte. Die herrschenden Eliten in den neu arrondierten Staaten haben von den damit gegebenen Möglichkeiten umfassend Gebrauch gemacht. In den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erreichte die Modernisierungsbewegung in den deutschen Einzelstaaten ihren zweiten großen Höhepunkt. Auch für eine Nationsbildung in diesen Einzelstaaten waren damit neue Möglichkeiten eröffnet, die von den Regierungen bewusst ergriffen und befördert wurden. Eine bayerische, eine württembergische Nation zu schaffen, wurde zum erklärten Ziel ihrer Politik und soweit es gelang, durch eine moderne Reformpolitik die eigenen Bürger an den Fürstenstaat zu binden und ihren Wünschen entgegenzukommen, blieb diese Politik nicht ohne Erfolge. Der Deutsche lebte also weiterhin in zwei Vaterländern. Und diese doppelte Orientierung ist bis heute für die politische Identitätsbildung in Deutschland charakteristisch geblieben. Die Institutionen des größeren Vaterlandes der Deutschen, des Heiligen Römischen Reiches, in allen Bereichen zu vernichten, war ein erklärtes, vorrangiges Ziel der napoleonischen Politik. Angesichts des politischen Verhaltens der beiden deutschen Großmächte war es für ihn nicht schwer, dieses Ziel zu erreichen. Dennoch muss eine merkwürdige Faszination von dieser alten Institution noch ausgegangen sein. Das wurde deutlich, als sich Napoleon im Herbst 1804 zwei Wochen lang in Mainz am Sitz des alten Reichserzkanzlers aufhielt, um das Reich zu Gesicht zu bekommen. Nach seinem Ende im Jahre 1806 blieb in Deutschland ein nationales Vakuum zurück, dessen Bedeutung Napoleon sicher falsch eingeschätzt hat. Auch viele deutsche Zeitgenossen waren überrascht, wie schnell und vehement es im antinapoleonischen Kampf von der ersten Welle einer nationalpolitischen Bewegung ausgefüllt wurde, die zum Ausgangspunkt einer neuen Phase der Nationsbildung in Deutschland geworden ist. Aus der disparaten und fragmentierten Nation des ausgehenden 18. Jahrhunderts wurde im Rahmen dieses Kampfes eine nationale Bewegung mit einer eigenen Ideologie, in der alte und neue Eliten, die vor 1790 nicht zusammenkommen konnten, erstmals, wenn auch nur begrenzt, in nationaler Zielrichtung zusammenarbeiteten. Das Alte Reich nun spielte innerhalb dieser nationalen Bewegung weiterhin eine wichtige, insgesamt jedoch schwer einzuschätzende Rolle. In unseren Geschichtsbüchern wird das Reich nur noch als eine diplomatische Spielvariante in den Verhandlungen des Wiener Kongresses behandelt. Doch welche Kontinuitätsbezüge waren allein bei der Eröffnung der antinapoleonischen Nationalbewegung im Jahre 1809 durch Österreich oder durch den habsburgischen Kaiser wirksam? In wie vielen Punkten man bei der Ausarbeitung der Verfassung des Deutschen Bundes auf Institutionen des Alten Reiches zurückgriff, das ist bekannt. Weniger vielleicht, dass auch noch 1834 ein solch demokratisch orientierter Schriftsteller wie Georg Büchner in seinem hessischen Landboten an das Alte Reich anknüpfte, als er der hessischen Landbevölkerung das nationale Ziel vor Augen stellen wollte. Er hatte offensichtlich ein Gespür dafür, dass die nationalen Vorstellungen in den Volksschichten noch viel stärker als bei den Gebildeten von den Erinnerungen an das Alte Reich geprägt waren. Doch auch dort, wo diese Erinnerungen verblasst und überlagert waren, blieb das Reich ein zentraler Begriff des nationalen Denkens in Deutschland. Es blieb die Metapher für den nationalen Staat, den man erhoffte. Und es markiert damit das weiterhin offene Problem einer nationalen Staatsbildung in Deutschland. Losgelöst von seinem konkreten Bezug auf das Alte Reich, war der Reichsbegriff nun indes auch offen für eine Auffüllung durch weitergehende Hoffnungen und durch Spekulationen, und es waren vor allem Vorstellungen von einer umfassenden, über das enge deutsche Siedlungsgebiet hinausgehenden Staatsbildung, das heißt auch groß- und alldeutsche Gedanken, die sich immer wieder mit dem Reichsbegriff verbunden haben. Für die weitere nationale Entwicklung in Deutschland stellte sich jedoch die Frage, wie weit es gelingen würde, das erstrebte Reich als einen modernen Nationalstaat zu verwirklichen, in dem Reich und Nation einander entsprachen. In der Revolution von 1848-49 gelang das allenfalls im Modell der Reichsverfassung von 1849. Politisch hingegen war dieser Anlauf gescheitert. Und es zeigt sich, dass auch im revolutionären Bürgertum großdeutsch machtstaatliche Positionen virulent waren. Daran ist nicht zuletzt hier im Trient zu erinnern. Als im Jahre 1871 dann endlich ein zweites deutsches Reich entstand, wurde es von etwa den gleichen Herrschaftsträgern gegründet, die auch schon das alte Deutsche Reich getragen und es um 1800 dann fallen gelassen hatten. Und damit war ein gutes Stück mittelalterlicher Verfassungswirklichkeit in diesem neuen Zweiten Deutschen Reich lebendig. Die deutsche Nation war in diesem Reich sowohl in regionaler wie in sozialer Hinsicht nur unvollkommen vertreten. Staatsbildung und Nationsbildung waren nicht zur Deckung gekommen. Im Jahre 1933 schließlich wurde ein sogenanntes Drittes Reich in Deutschland eingeläutet. Die Mehrheit der deutschen Nation hatte im Zuge ihrer letzten nationalen Bewegung zugunsten des Traumes von einem starken und umfassenden Reich sogar auf das wichtigste Recht einer modernen Nation, auf ihre politische Souveränität, Verzicht geleistet. Das führte zum Untergang dieses Reiches, mit dem nicht nur der Reichsgedanke, der die deutsche nationale Geschichte so nachhaltig geprägt hat, an ein Ende gekommen ist. Dies macht deutlich, mit einem welch zentralen Problem der modernen deutschen Geschichte man es zu tun hat, wenn man das Verhältnis von Reich und Nation erörtert, das in seiner modernen Form um 1800 seinen Ausgang nahm und in dem ein gutes Stück Mittelalter fortgelebt hat, das politisch nicht bewältigt und deshalb oft gefährlich idealisiert wurde. Vielen Dank. Grazie al professor Dan che ha dato una lettura, una relazione che fornisce degli elementi di base, direi, alla nostra discussione di questi giorni. Egli ha preferito, secondo anche gli accordi che avevamo preso, indicare quali fossero a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo i punti forti della vita costituzionale e sociale in Germania, in modo da poterci dare un quadro il più possibile semplificato di una situazione invece molto complessa. Quadro che a sua volta potrà essere di grande aiuto per individuare meglio i riferimenti che nella discussione storiografica sul Medioevo eventualmente emergono. Quindi direi che i due punti su cui Dan ha richiamato l'attenzione sono naturalmente, come risulta anche dal titolo della sua relazione, quello di impero, di Reich e quello di nazione. Però direi che entrambi questi punti sono uniti in un punto solo, che è quello della progressiva crescita dalla fine dell'illuminismo in poi in Germania di un grosso, potente movimento nazionale. Ecco, questo significa che anche il concetto di impero, di Reich, viene da Dan ricostruito per questo periodo con riferimento costante allo sviluppo dell'idea di nazione, la quale a sua volta, bisogna dire subito, è un'idea di nazione intesa nel suo significato più largo, che è anche il significato assunto fin dall'inizio nell'ambito dell'idealismo tedesco, cioè nazione in senso eminentemente culturale, cioè nazione come Kultur, nazione. Questo concetto di Kultur, nazione è un concetto che mi pare si lega continuamente, si sposa con l'altro concetto di Bildungsgesellschaft, che pure è stato usato da Dann ripetutamente per indicare il modello di società che esprimeva questa esigenza di nazione culturale, quindi una Kulturnation legata a una Bildungsgesellschaft, quindi un quadro complessivo in cui due termini di cultura e di Bildung, quindi formazione, nuovamente cultura in qualche modo, si evidenziano molto bene. Ecco, questo mi sembra, almeno nella mia lettura, molto importante. E poi resta da dire che Dann ricostruisce una persistenza di questo schema, di questa rete di concetti dalla fine del Settecento fino appunto direi al 48, al 1848, e partendo dalla segnalazione di due testi emblematici, quello di Schiller sulla grandezza tedesca e quello invece del frammento di Hegel sulla Costituzione tedesca, tutti e due i testi riferibili al momento della pace di Lunéville, quindi in un momento in cui il Sacro Romano Impero dimostra tutta la sua inconsistenza. Tuttavia sono testi, entrambi questi, che ritrovano, seppur da punti di vista diversi, nell'impero il grande modello, il grande appunto riferimento per lo sforzo di composizione nazionale che questa società tedesca sta compiendo. Certo, in questo arco di tempo che va dagli anni 70 del Settecento fino alla metà dell'Ottocento, ci sono naturalmente delle differenziazioni, delle fasi, c'è una cesura profonda, che naturalmente è quella rappresentata dalla Rivoluzione Francese e forse ancora più da Napoleone, o comunque dalle due cose insieme. Questa cesura profonda mi sembra di poter dire, io interpreto un po' perché non posso tradurre, non avendo il testo davanti, cioè questa cesura profonda è significativa da due punti di vista, perché lo è nel senso che il successo della Rivoluzione Francese mostra ai ceti traenti della società tedesca il modello, l'esempio di uno sforzo riuscito da parte di ceti corrispondenti in Francia. Quindi dà un segnale di praticabilità della costruzione di una nazione moderna. Ma dall'altra parte però, a rovescio, bisogna anche dire che è attraverso la lotta contro Napoleone, attraverso le lotte di liberazione, che il movimento nazionale tedesco trova una sua ulteriore spinta nel corso dell'Ottocento, che quindi è un ruolo un po', se vogliamo, duplice e contraddittorio quello svolto dal modello francese. Per chiudere direi che oltre ai due concetti, quindi alle due strutture insomma, di impero e di nazione, Dann ha sottolineato continuamente la presenza di un terzo elemento, di una terza struttura sempre più importante nella storia costituzionale tedesca di questo periodo, che è naturalmente quello dei territorialstaaten, degli stati territoriali, di formazione più o meno antica, comunque capaci di proporsi spesso e sempre più come La vera sede, il vero luogo in cui la idea e anche l'obiettivo di nazione si poteva concretamente realizzare, per cui direi che si verifica una situazione, se ho capito bene, in cui il modello dell'impero rimane sempre all'orizzonte, anche dopo naturalmente il suo venire meno, come una metafora in qualche modo politica della esigenza di unità della politica tedesca, ma però questa esigenza di unità si traduce sempre più nella concreta possibilità di lavorare, di operare politicamente negli stati territoriali. C'è questa dimensione un po' schizofrenica, si potrebbe dire, delle due patrie, no? Delle due patrie, una patria imperiale e una patria piccolo statale, che poi, secondo quello che Dan ha richiamato, rimanda a molti altri dualismi, no? O schizofrenie nell'atteggiamento tedesco, e quindi questo è molto interessante, io trovo. Ecco. E poi direi che niente, mi pare che ci si può fermare qui, perché quello che importava appunto nella relazione di Dan era soprattutto di mettere a fuoco queste categorie, questi punti fermi, insomma, dell'universo, no, politico, entro cui il fenomeno della costruzione nazionale in Germania tra XVIII e XIX secolo si compie. Non so, forse avrò dimenticato molte cose, ma questo è quello che... Questo adesso, forse, se non ci sono delle integrazioni o alla mia traduzione, potremmo aprire la discussione. Io raccomanderei ai più giovani di partecipare e anche a quelli che parlano italiano, perché appunto oggi abbiamo sentito parlare moltissimo tedesco e pochissimo italiano, quindi sarebbe necessario riequilibrare un po' questo. Io sto prendendo poi naturalmente accuratamente nota di chi interviene o no, facendo delle crocette accanto ai nomi dei, soprattutto dei borsisti, ogni volta che ciascuno parla, quindi alla fine poi farò il conto delle crocette, perché non come all'asilo. No, prego, adesso a parte gli scherzi, di partecipare il più possibile con domande brevi. Non abbiamo molto tempo per la discussione, ma dobbiamo far così se vogliamo fruire dell'esperienza di tutti i nostri amici. Questo è Cusatelli. Italiano o tedesco? Che italiano, se prego. Ho due domande da fare. Prima, apparentemente esterna. Se lei crede che i tentativi recenti degli ultimi anni di ricostruire come unità una cultura dei giacobini tedeschi siano stati di successo, se l'insieme di questi sforzi, il caso per esempio più grosso è quello di Georg Forster, hanno avuto qualche successo, perché se noi pensiamo che abbiano avuto successo, dobbiamo trovare in questi giacobini un canale per la diffusione di idee francesi in Germania, un altro canale di più. Das ist eine sehr wie ich finde, sehr interessante Frage, weil sich hier die Parallelität zu Italien besonders aufdrängt. Und ich hätte geradezu den Wunsch, dass einmal über den Vergleich deutscher und italienischer Jakobinismus mal ein Kolloquium stattfinden kann. Wir müssen erst uns handfester uns über die deutschen Jakobinen. Ja, das würde sich dann... Entschuldigung. Aber es gibt ja doch inzwischen sehr viel, und wenn eine Forschung noch kontrovers ist, kann man sie ja trotzdem. Jedenfalls, in Deutschland sind die Jakobiner eben eine erstmal eine sehr kleine Gruppe, die schon in den 1790er Jahren unter dem Verdikt der nationalen Unzuverlässigkeit standen. Sie sind sozusagen von jenseits des Rheins immer von Anfang an schon als diejenigen, die ja das Vaterland an die Franzosen verraten, belegt worden. Nicht? Also die Mainzer und wer auch immer. Nicht? Das hat sich fortgesetzt, sozusagen das als Verdikt auch in der Historiografie, sodass man ja, wie Sie wissen, erst im nach dem Zweiten Weltkrieg der Sache gerechter geworden ist. Allerdings ist die Diskussion darüber heute erst recht offen, weil das Pendel wiederum in eine andere Richtung geschlagen hat. Man weitet den Begriff Jakobinismus oft, wie ich meine, auch viel zu unzulässig aus auf Personen, die eigentlich diesen Begriff dann nicht mehr decken. Während in Italien die Phase des Jakobinismus sehr viel, soweit ich mich da auskenne, sehr viel harmonischer innerhalb der Entstehung des, der nationalen Bewegung in Frankreich steht. Die Situation nicht? War bei uns mehr nuanciert. Mehr? Nuanciert. Ja. Dagegen die deutsche Situation ist so, sozusagen, eintönig in einem gewissen Sinne. Ja, ist jedenfalls, das wäre eine erste versuchte Antwort. Professor von Bracke. Ja, ich möchte trotz des Referates von Herrn Dann einmal folgende Frage stellen. Gibt es überhaupt eine deutsche Geschichte? Und wenn ja, seit wann gibt es sie? Weiter, gibt es überhaupt eine italienische Geschichte? Und wenn ja, seit wann gibt es sie? Oder sind nicht beide Geschichten Produkte der Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts? Der deutsche Philosoph Theodor Lessing hat in den 20er Jahren ein Buch veröffentlicht, Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen. Lassen Sie mich an einem Beispiel verdeutlichen, was ich meine. Ich nannte heute früh schon Karl Lambrecht. Er hat von 1891 bis 1909 eine deutsche Geschichte geschrieben, in 19 Bänden. Es ist die einzige deutsche Geschichte auf wissenschaftlicher Grundlage, die wir heute von einem Einzelnen haben. Der junge Lambrecht besuchte 1886 Leopold von Ranke, wenige Monate vor dessen Tode, und legte ihm seinen Plan einer deutschen Geschichte vor und fragte ihn danach, und Ranke riet ab. Ranke sagte, es gibt keine deutsche Geschichte, es gibt keinen roten Faden in der deutschen Geschichte. Lambrecht sollte sein Leben einer anderen Sache widmen, nämlich der Wirtschaftsgeschichte, die damals als neue Disziplin aufkam und auf der Lambrecht durch ein vierbändiges Werk Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter schon geglänzt hatte. Letzter Punkt. Henri Quirin hat seine große Histoire de Belgique, die Geschichte Belgiens, in 4 oder 5 Bänden auf den Rat Lambrechts hin begonnen und geschrieben und hat nach meiner Meinung damit eigentlich erst die belgische Nation geschaffen. Das Bewusstsein einer nationalen Staats-, nationalen Geschichte. Also noch einmal die Frage, seit wann gibt es überhaupt eine deutsche und eine italienische Geschichte? Auf der einen Seite trauen Sie einem Historiker zu, eine ganze Nation zu schaffen. Und auf der anderen Seite zweifeln Sie an, wenn Generationen von über mehrere Jahrhunderte, also jedenfalls zumindest sagen wir seit dem 18. Jahrhundert, über deutsche Reichsgeschichte und überhaupt über Geschichte der Deutschen und so weiter schreiben, zweifeln Sie an, dass es so etwas gäbe. Da sehe ich zunächst mal einen Widerspruch. Ich meine, Ihre Frage erscheint mir als verständlich auf dem Hintergrund der heutigen ungeklärten nationalen Situation in Deutschland. Nicht? Nur wenn wir von der Wirklichkeit ausgehen, einmal dessen, sagen wir mal, was, wie ich eben sagte, was frühere Historiografie behandelt hat, und die hat tatsächlich über 200 Jahre ganz deutlich deutsche Geschichte behandelt, seitdem es in etwa seit der Aufklärung moderne Geschichtsschreibung gibt. Aber das ist für mich nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist für mich, ob es ein soziales Substrat gibt, eine Gesellschaft, die sich als deutsch empfindet und Geschichte macht. Und das habe ich bemüht, mich etwas, darum habe ich mich bemüht, das etwas nachzuweisen, wie diese dieses soziale Substrat, sagte ich, also diese Gesellschaft in Deutschland entstanden ist. unter welchen schwierigen Entwicklungsbedingungen. Das will ich Ihnen nicht weiter ausführen. Io vorrei fare un intervento su questo che ha appena detto von Brock e sulla sua risposta. Se ricordo bene, cioè voglio citare un libro importante che non è ancora stato citato oggi e che credo debba essere citato, non solo perché io l'ho tradotto in italiano, ma perché è, credo, importante per la nostra tematica, cioè il libro di Ernst Wolfgang Bückenförde sulla storia della storiografia tedesca nell'Ottocento. Questo libro è dedicato al tentativo di mettere a fuoco le appunto Zeit, le Fragestellungen e i Leitbilder che sono Zeitgebunden. Quindi è un po' il tema nostro, sia pure riferito da Bückenförde essenzialmente alla Verfassungsgeschichte, quindi solo a un aspetto della più grande produzione storiografica che noi qui esaminiamo. Se non ricordo male, Bückenförde dice, afferma che si può, che la distinzione più grande nell'ambito della storiografia tedesca dell'Ottocento consiste nel fatto che fino a un certo punto, cioè fino a Ranke più o meno, gli storici come Eichhorn, per esempio, che si occupano della ricerca del loro passato, del passato tedesco nella storia e nel Medioevo, si sentono in continuità con questo passato. Sentono di essere ancora loro, di vivere ancora loro in una coda di una storia, di una continuità di cui ricercano le origini senza però esserne separati. Da un certo punto in poi, invece, questa sensazione di trovarsi in una continuità cessa, viene meno, e l'atteggiamento dello storico nei confronti del passato che cerca, e quindi del Medioevo nel nostro caso, diventa un atteggiamento meno passionale, meno coinvolgente e quindi sicuramente anche più distaccato e più oggettivo e comunque in grado di favorire anche un atteggiamento metodologico di tipo più scientifico, come diremmo noi oggi. Ecco, io non so se questa considerazione di Bückenförde è una considerazione che si può utilizzare anche per i nostri le nostre discussioni di oggi, sia per la città stamattina che per il tema del Rittertum e adesso per il tema del Rai. Però proporrei, ecco, vorrei avere una risposta su questo argomento. Non so, aspettando la sich gesagt. Nicht so, genau. Beh, io però non so se, non credo. Pusserenze. Vielleicht darf ich das variieren. Ich glaube, Herr von Brocke, Ihre Frage ist unzulässig. Und zwar ganz einfach darum, weil sie an die allertiefsten Gründe unserer Wissenschaft rührt, nämlich die Frage, gibt es eine Geschichte, die der Historiker suchen und finden kann und dann bloß zu schreiben braucht, oder macht der Historiker die Geschichte, indem er sie schreibt? Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Und bei jedem Argument, bei jedem Thema, an einer anderen Stelle zwischen diesen zwei Alternativen, zwischen der Geschichte, die unabhängig vom Historiker geschehen ist und nur gefunden zu werden braucht, und zwischen der Geschichte, die der Historiker willkürlich macht aus den Quellen, die er hat. Irgendwo dazwischen liegt jede Geschichte, aber Sie können nicht sagen, an welcher Stelle. Ihre genaue Frage, ja, Sie wissen das besser, aber wir sollten lieber nicht Geschichtsphilosophie machen. Ihre genaue Frage hätte man vor 20 Jahren einfach beantworten können und sagen können, es gibt so wenig eine voll anerkannte italienische Geschichte wie eine voll anerkannte deutsche Geschichte. Heutzutage ist es etwas schwieriger, denn es gibt heutzutage mehrere wissenschaftliche italienische Geschichten größeren Umfangs, die recht gut sind und die das Gemeinsame, was aus den verschiedenen Zeiten und Örtern eine italienische Geschichte macht, teils nur addieren, dann würden Sie damit nicht zufrieden sein, teils aber durch regionales oder durch sachliche Zusammenhänge suchen. Wir können unmöglich jetzt die große Storia d'Italia von Einaudi oder die von Galasso herausgegeben oder so hier analysieren. Den Versuch gibt es. Und wenn Sie italienische Geschichte lesen wollen, lesen Sie in der Enciclopedia Italiana den Artikel Storia d'Italia, der von Ernesto Sestan gemacht und von Gioacchino Volpe gezeichnet ist. Da sehen Sie, dass es nach einer langen Diskussion über die Einheit der italienischen Geschichte, die vorher geführt wurde, doch so etwas wie italienische Geschichte gegeben hat. Und sonst würde ich empfehlen, lesen Sie 4 Kapitel deutscher Geschichte von Heimpel und die vorhergehenden Aufsätze. Sie sehen, deutsche Geschichte gibt es auch. Professor Flechtin, sein? Ja, ich möchte auch eine Lanze für die deutsche Geschichte Ich habe den Eindruck, dass die Frage, die an sich nicht mal wieder interessant ist, die man sich auch wieder stellen sollte, ob es dann eine deutsche Geschichte gäbe, von vornherein von der Prämisse ausgeht, dass deutsche Geschichte nationale Geschichte sein müsse und man als solche verstehe. Dies kann aber nicht unterstellt werden. Wenn man die frühe deutsche Geschichte, Herr Elster hat auf Heimels 4 Kapitel hingewiesen, zurückgreift, dann kann es nur Reichsgeschichte sein. Und da ist ja nun das Tollige, in unseren Tagen passiert, dass dies von beiden Seiten anerkannt wird. Wir sind ja nun, was das Weiße Reich angeht, heute in 2 verschiedene Gruppierungen geteilt, wo die Neigung unterschiedlich ist, ob das 2 Nationen seien oder nicht, oder 3. Wenn Sie aufs Alte Reich gehen. So würde ich nun doch meinen, dass die Tatsache, dass es ein Reich gegeben hat, das sich als deutsches Reich verstand, nicht bezweifelt werden kann. Insofern kann von einem deutschen Reich gesprochen werden, wenn man es auf die Nation bezieht. Und da hat für meine Begriffe Herr Dann einen sehr interessanten Ansatz, weil er gleich in der Spannung zu dem Vaterland das Enge und das Weitere mitgibt, das ja etwas ist, was einem dauernd begegnet und einem immer wieder erwähnt, zum Beispiel Jakob Grimm von Kassel nach Göttingen geht, trauert er darüber, dass er sein Vaterland verlässt. Kassel und Göttingen sind 63 Kilometer. 43. Er verlässt sein Vaterland und findet dann ein neues. Und das findet er auch nicht weiter schlimm. Also das Problem ist tatsächlich die Implikation, an welche Kategorien ist der Begriff anzuhängen. Und da würde ich meinen, geht es gar nicht anders. Und das ist macht die Komplikation der deutschen Geschichte aus. Man muss die Maßstäbe aus der Geschichte selber raussuchen. Und da kann in der Frühzeit nur das Reich und erst von einer gewissen Zeit an, für die er dann nach Grundlagen sucht, die Nation die Grundlage bilden. Dies scheint mir wohl nach Lage der Dinge jetzt redbar zu sein. Ja, also da ich vor 9 Monaten, glaube ich, zusammen mit 3 Kollegen eine deutsche Geschichte veröffentlicht habe, und wir mit diesen 3 Kollegen sogar über die Frage von Herrn von Brocke was gedacht habe, könnte ich in der Versuchung sein, etwas zu sagen, ich tue es nicht, sondern versuche zu einem Detailproblem von Herrn Dann zurückzukommen. Und zwar, es könnte jetzt etwas ungerecht scheinen, weil ich Sie, eine Frage an Sie richten wollte, Herr Dann, die Sie ganz am Ende Ihres Referates, das ja nun dort sehr global war, anknüpfe, aber die Frage scheint mir doch wichtig. Sie haben gesagt, das Zweite Reich von 1870 ist ein Verein von, na, Verein haben Sie nicht gesagt, oder könnte es sagen, es ist ein Verein der deutschen Fürsten und insoweit hat es das gleiche oder ein ähnliches Substrat wie das Alte Reich und insofern sagten Sie, in diesem einen Aspekt ist es ein sehr mittelalterliches Reich. Ich meine, dass das doch nicht richtig ist, es ist zwar richtig, es wird als ein Verein von Fürsten gegründet, aber es zeigt sich ja doch in kurzer Zeit, dass es etwas anderes geworden ist. Es zeigt sich an zwei Punkten. Erstens bei den Staatsstreichplänen Bismarcks. Bismarck kann eben nicht im Ernst daran denken, dieses Reich so aufzulösen, wie es gegründet worden ist. Und das zweite ist 1918 oder 1919. Dieses Reich überlebt das Ende der deutschen Fürstentümer ja ganz in dieser Hinsicht ganz ohne Schwierigkeit. Kein Mensch, etwas überspitzt gesagt, denkt daran, weil die deutschen Fürsten depositiert sind, nun das Reich etwa, weil es doch ein Fürstenverein war, aufzulösen. Mir scheint dieses sehr wichtig zu sein, weil man, so denke ich, daran sehen kann, dass das Zweite Reich eigentlich doch kein Reich war, sondern ein Nationalstaat. Man hat zwar geglaubt, oder einige haben geglaubt, sie würden nur das Zweite Reich gründen, andere nicht. Es gibt heftige Diskussionen, ich werde in meinem eigenen Referat kurz davon sprechen. Aber ich denke doch, dass das 1870, dieses sogenannte Zweite Reich, bis zu einem gewissen Grade wohl als Zweites Reich gedacht war, aber es zeigte sich sehr bald und endgültig 1918-19, dass es ein Staat war und kein Reich. Und das, deswegen mein kleiner Widerspruch. Ja, dafür bin ich sehr dankbar. Herr Buchmann, ich habe nicht gesagt, dieses Reich, in dem einen Punkt hätten Sie mich missverstanden, dieses Reich sei sehr mittelalterlich gewesen. Sondern ich habe nur gesagt, es ist etwas. Und es besteht, und darauf kam es mir an, auf dieses Etwas hinzuweisen und damit auf eine Tradition, nicht, die ich jetzt gerade im Rahmen unseres Themas nun für wichtig fand. Es ist ja gar kein Zweifel, und ich bin Schüler von Theodor Schieder, der das ja vor allem rausgearbeitet hat, das Deutsche Reich von 1871 ist ein moderner Nationalstaat gewesen, mit allem, was eigentlich dazugehört. Nur, es gibt eben doch einige Verfassungswirklichkeiten politischer und gesellschaftlicher Art, die dieses Reich kennzeichnen, von denen man sagen kann, hier lebt das mittelalterliche Reichsverständnis und auch die mittelalterliche Reichswirklichkeit in gewisser Weise fort. Und ich würde sagen, das sind nicht die angenehmsten Seiten für uns heute von diesem Reich. Das ist eben zunächst mal, Sie erinnern daran, einfach der Gründungsakt, sozusagen das politische Grundverständnis, wie es auch in der Verfassung von 1871 festgehalten ist, die ja Bismarck sozusagen von Bismarck ausgeht, dass das ein Bund der Fürsten ist. Also die moderne Nation, die es nun wirklich gibt und ohne die Bismarck dieses Reich nie hätte schaffen können, die wird nicht erwähnt, die ist nicht Träger dieses, jedenfalls verfassungsmäßig nicht der Träger. Sie ist mit beteiligt über den Reichstag und so weiter. Dieser Nation, ich würde die Kaiseridee, darüber gibt es ja eine gute Untersuchung, dazu rechnen, zu diesen fragwürdigen Traditionen. Nicht? Und überhaupt damit die Vorstellung, dass, das ist, glaube ich, sehr wichtig, zur mittelalterlichen Reichsidee gehört ja etwas ganz Unmodernes oder nicht nationalstaatliches, nämlich die Idee, dass hier ein Staat mehrere Völker umfasst, dass sich hier mehrere Völker in einem Staat zusammenfinden. Und das ist im Grunde genommen für einen modernen Nationalstaat ein kontraproduktives kontraproduktive Vorstellung, wenn sie doch in einem Nationalstaat und ihrer tragenden Bevölkerungsschicht fortlebt, dann kann das nur Unterdrückung von anderen Nationalitäten im Rahmen eines Nationalstaats heißen, und wir wissen, dass das ja auch die Verfassungswirklichkeit dieses Staates gewesen ist. Er hatte nicht mehr viel, aber bei den Polen hat das ja nun doch gründlich getan. Bei den Schleswigern, das müssen Sie als ehemaliger Kieler mit hinzufügen, ja. Ich würde auch sagen, dass 1919 diese mittelalterlichen Ingredienzen des Deutschen Reiches eigentlich dann nicht mehr, dass sie dann abgelegt wurden. Insofern ist 1918, 19 wirklich eine revolutionäre Zäsur noch einmal. Ja, da wir gerade. Ja, nun ist allerdings das Problem, was nun neu dazukommt für unsere nationale Geschichte, ist dies, dass sich nun, ja, man kann sagen, tragischerweise in der nationalen Ideologiebildung ein Denken breit macht, was auch dem klassischen nationalstaatlich, also modernen nationalstaatlichen Denken eigentlich nicht entspricht, nämlich das völkische Denken. Nicht? Dass man plötzlich jetzt, das ist ja von der Intelligenz ausgehend damals geschehen, meint, alle Deutschsprachigen, nicht, wo immer sie ansässig sind, gehören irgendwie zu diesen, gehören in ein deutsches Reich, in ein Reich. Und die Folgen sind ja dann eben bis zu Hitlers Politik dann uns deutlich, nicht? Dass hier dann dieses Reichsdenken, was an für sich jetzt nun von der Verfassungswirklichkeit nun wirklich keine mittelalterlichen Züge mehr hat, nun dann, ich würde das als eine große Tragik bezeichnen, nun trotzdem hier von der Ideologie und von damit von den politischen Zielvorstellungen plötzlich mit diesem völkischen Denken gefüllt wurde, was unbedingt zu einer revisionistischen, expansionistischen Außenpolitik führen musste, wenn man es verwirklicht. Bei der Lage der Siedlung von Deutschen innerhalb von Europa. Wozu man dann vielleicht doch dazu sagen sollte, dass die offizielle Bezeichnung Deutsches Reich für eine Republik etwas sehr Merkwürdiges ist. Die Weimarer Republik hieß Deutsches Reich und forderte damit praktisch ihre Untertanen auf, zu expandieren. De Pascale e poi Kern. Prego. Sì, direttamente connesso all'osservazione fatta adesso. Il professor Dan ha parlato in generale di un duplice patriottismo. Il patriottismo relativo al Reich e il patriottismo relativo alla nazione. I due tipi di patriottismo convivono o addirittura hanno un'uguale valenza. Ecco, mi chiedo se questo sia sempre possibile o se invece è possibile che talvolta i due concetti di Reich o di nazione siano stati giocati diversamente l'un l'altro, talvolta anche l'uno contro l'altro. Penso al primo romanticismo politico, cioè a tutto il romanticismo politico tedesco sostanzialmente, e penso anche al dibattito più vasto ancora rispetto a quello condotto dal romanticismo politico, cioè alle varie alternative fra Klein Deutschland, Gross Deutschland oppure Staatenbund, Bundesstaat. Ecco, in queste alternative, nella discussione tra queste cose, i concetti di Reich e di Nazione sono stati giocati anche in modo diverso, non sono andati sempre parallelamente come lei ci descriveva perché ci dava una descrizione. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie fragen, wie sich der Begriff, also das Verhalten von Patriotismus gleichzeitig, also einerseits auf das Reich, andererseits auf die Nation beziehen kann, was Ihnen nicht deutlich ist. Ist das das? Ja, ob es immer dasselbe ist oder ob das also zwei verschiedene sein können. Ja, dazu möchte ich sagen, wenn Sie unter Nation hier die deutsche Nation, also das Umfassende verstehen, dann würde ich nie davon sprechen, dass es, und das hat es auch nicht gegeben, eine Alternative zwischen Reichspatriotismus und einem ja, nationalen Patriotismus in dem Sinne. Nicht? Denn das hatte ich versucht deutlich zu machen, nicht? Bis zum Beginn der Französischen Revolution haben alle, auch die sozusagen das mit der Herrschaft des Absolutismus, sprich der Fürsten, nicht einverstanden waren, haben im Grunde genommen in ihrem Patriotismus, den sie in nationaler Hinsicht hatten, auf das Reich appliziert. Ja, Und danach ist das Reich ja nicht mehr sozusagen da. Insofern gibt es keinen Reichspatriotismus mehr. Es gibt nur noch ein nationales Denken. Und andererseits gibt es einen Patriotismus, der sich nur noch auf den Einzelstaat beziehen kann. Also es gibt nebeneinander einen deutschen Patriotismus, wenn Sie so wollen, einen nationalen Patriotismus und einen bayerischen Patriotismus. Nicht? Aber es gibt nicht einen Reichspatriotismus und einen nationalen. Das ist nicht. Il concetto di Reich, per esempio, nel utilizzato dal romanticismo politico, dal romanticismo generale. Von 1806 bis 1871 gibt es kein Reich. Ja, aber da gibt es, ist das Reich nicht vorhanden. Tutto il romanticismo politico, ja. Uno dei concetti di fondo del romanticismo politico è il concetto di sacro romano impero, di impero romano. Aber sehen Sie, das ist dann sozusagen die, in der politischen Romantik, das wäre eine bestimmte Form von nationalem Denken oder nationalem Patriotismus, wenn Sie das so wollen. Obwohl ja, wissen Sie, bei dem Patriotismus ist, glaube ich, wichtig, dass man immer sozusagen das, ein konkretes Vaterland vor Augen hat. Die Grenzen müssen einigermaßen klar sein. Auch wenn es nicht sozusagen dieser Staat noch nicht besteht. Nicht? Aber es muss etwa klar sein, wie, wo die Grenzen eigentlich dieses Vaterlands sind. Lei ha parlato del Reich come metafora del sentimento nazionale. Forse in questo senso sì. Rimane. Sì, cioè a me veniva in mente proprio Novalis, qui abbiamo fatto riferimento stamattina, mi veniva in mente il concetto di Reich in Novalis, c'è un intero scritto dedicato a questo argomento, mi veniva anche in mente un frammento dove si dice la nazione non esiste, non è importante, perché la nazione può diventare in ogni momento universale, per dire che l'ottica del discorso era un'ottica universalistica in quel momento e non particolaristica. Questo. Wissen Sie, das ist eben die schwierige Situation. Sozusagen vor dem Säkularismus, der ja auch in das späte 18. Jahrhundert fällt, gab es zwei Formen von Reich. Entweder das Imperium, nicht das Reich, oder das Reich Gottes. Das waren sozusagen zwei Formen, auf die man sich beziehen konnte. Und nach dem Ende des Reiches, sozusagen irrt dieser Begriff Reich in der deutschen, bei den Deutschen herum. Er ist, hat keine Heimat mehr, nicht? Er ist einerseits mit dem säkularisierten Denken, ist das, die Vorstellung des Reich Gottes wird undeutlicher. Es geht auch über in spiritualisierte Formen, wie ich sagte, Reich der Geister, Reich der Vernunft. Und andererseits im politischen Bereich gibt es auch eine Vielzahl von ja, Fantasien, kann man auch sagen, nicht? Von Möglichkeiten, wie man sich ein neues Reich wieder vorstellt. Dieses Reich, wie gesagt, ich habe bewusst auf Georg Büchner verwiesen. Er war wirklich, er wollte die soziale Revolution, er war ein Revolutionär und hat trotzdem vom Reich gesprochen. Nicht? Und auf der anderen Seite ein Mann wie Friedrich Wilhelm IV. Oder also wirklich ein Erzkonservativer hat auch vom Reich gesprochen. Jeder Deutsche hatte sein Reichs, seinen Traum von einem Reich im Kopf, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Nicht? Und das Problem war dann auch, nachdem dieses Reich 1871 wieder eine Verfassungswirklichkeit war, sozusagen das miteinander in Einklang zu bringen. Nicht? Das ist auch nicht gelungen überall. Deshalb gibt es eben weiter noch überschießende Modelle, Fantasien und Programme. Dr. Kern? Ja, ich möchte auch zu dem Begriff Reich Nation vielleicht einen ganz kurzen Beitrag dazu sagen. Und zwar scheint mir das im Laufe der Entwicklung der nationalen Bewegung in Deutschland doch zusammenzufallen, die Nation und das Reich. Das sieht man daran, dass 1848, 1849 ein deutsches Reich gegründet werden sollte. Und noch deutlicher sieht man das, und das zeigt vielleicht auch eine gewisse Diskrepanz, auf die wir jetzt in der Diskussion hatten, bezüglich des 1870er, 71er Reiches, als 1849-50 dann der Erfurter Bund gegründet werden sollte und es um die Erfurter Verfassung ging, da waren es die Nationalliberalen, die also den Nationalstaat wollten und der Balken wollten, die Deutsches Reich als Namen haben wollten und Bismarck, ausgerechnet Bismarck war dagegen, er wollte nicht, dass das Gebilde, was dort entstehen sollte, Reich hieß, er wollte, dass es Union hieß, ganz unverbindlich. Das heißt also, dass der Begriff Reich doch zumindest für die Zeitgenossen um 1850 mithieß eine nationalstaatliche Einigung. Und deswegen ist wohl auch der Begriff Reich dann 1871 für alle Anhänger des Nationalstaates etwas ganz Selbstverständliches und nicht mit irgendwelchen anderen Begriffen oder Inhalten noch belastet. Na, also in der ersten Hälfte Ihrer Aussage, da stimme ich Ihnen voll zu, nicht? Man kann sich fragen, warum das so war, aber es ist einfach Tatsache, dass sobald man nun wirklich an die Konstruktion, sei es nur in Form von Verfassungsentwürfen oder so, heranging, eines Nationalstaats, hat man das Ding Reich genannt, nicht? Andererseits aber mit 1870, und das ist ja nun klar, dass da nicht die Vorstellungen in Deckung waren, nicht? Denken Sie nur an das Problem Österreich, nicht? Das war, da waren eben wirklich viele Probleme offen, nicht? Deutsche Nation und deutsches Reich, das war nicht identisch, nicht? Herr Dandurka. Was ich sagen wollte, hatte eigentlich auch das vorherige etwas bezogen, aber es hängt auch mit der jetzigen Diskussion zusammen. Es ist eigentümlich eben, dass in dem Augenblick, wo das Reich aufhört, 1806, kommt eine Idealisierung des Reiches, kommt ein Reden von der Reichsidee, kommt, wie Sie sagen, Illusionen, Träume und so weiter. Aber diese Illusionen und Träume sind ja auch eine Realität. Eine Wirklichkeit. Im Bewusstsein der Deutschen. Und diese Reichsidee spielt das ganze 19. Jahrhundert hindurch eine Rolle. An ihr wird zum Beispiel auch das Bismarckreich bei vielen gewesen, Hitler, Konstantin Franz und so weiter. Und dann ist eigentümlich, Sie sagten gerade, also die letzten mittelalterlichen Reste des Reiches, die 1918, 19 sind sie sozusagen beseitigt. In demselben Augenblick beginnt eine neue, ganz starke Welle wieder des Redens und Träumens und Sinnens und Dichtens von der Reichsidee. Es ist also auch hier wieder das, was ich beispielsweise am Vormittag schon gesagt habe, im Augenblick, wo eine politische Idee oder irgendeine politische Konfiguration nicht mehr existiert, bekommt sie eine ungeheure Dynamik, geistige Dynamik und Anziehungskraft, die das Ideale nicht existierende gegenüber dem natürlicherweise unvollkommenen Existierenden hat. Das ist eine ganz eigentümliche Dialektik, die wir uns, glaube ich, bei jeder Beschäftigung mit Ideen, politische Ideengeschichte, mit dem Messen von Reich, von Ideen und Wirklichkeit, gerade im politischen Bereich, immer wieder vor Augen halten müssen. Ja, da habe ich gar nichts, vielen Dank, jetzt zu fügen, wo, weil ich nur eben meinen würde, das ist nicht zwangsläufig. In 1919, 20 ist das nicht zwangsläufig gewesen, nicht? Das ist ja für mich einer der merkwürdigsten Umbrüche in der politischen Denken, der politischen Stimmung der Bevölkerung, dass ja zunächst bei der Wahl der Nationalversammlung, nicht? Und also der ersten Hälfte von 1919, ja die Weimarer Koalition zwei Drittel aller Stimmen hinter sich wusste, nicht? Und dann plötzlich nach der Unterschrift unter Versailles im Herbst 1919 beginnt dann langsam diese, zunächst eben nur in einer, ja, muss man ja auch festhalten, nicht nur in einer bestimmten Gruppe der Bevölkerung, nicht? Nämlich auf dem rechten Rand bei den Freikorps und so, von der konservativen Seite beginnt dieses beginnt dieser Rückschlag, der dann eben sich als die nationale Welle durchsetzen kann. Sodass sozusagen die linken Kräfte im Hinblick auf die nationale Parole dann eigentlich allen Boden verlieren. Professor Tabacco, già che si tratta di fare dei confronti per quanto possibile fra quel che avviene in Italia e quel che avviene in Germania, forse si può prendere, si può constatare che quella metafora, anche se vogliamo ridurla a metafora del Reich tedesco, non esisteva per niente per l'Italia. E questo forse un certo peso l'avrà avuto. Se in Germania, tutto sommato, anche ammesso che Reich e Nazione siano soltanto equivalenti, il fatto però che ci sia quella metafora, che ci sia quel passato medievale, tra l'altro, e vigoroso nel medievo, può aver aiutato in qualche modo un concetto di nazione tedesca tendenzialmente, quasi per vocazione, egemone in Europa. Niente di simile naturalmente in Italia, non solo perché le forze dell'Italia nascente non erano comparabili a quella della Germania che si stava formando, ma soprattutto anche perché mancava qualsiasi spinta da parte del suo passato. E quando si guarda... Come? L'idea di Roma. L'idea di Roma, mi fa pensare, sì. L'idea di Roma, sì. Nel nostro secolo si realizza, si cerca di realizzarlo, il sogno egemonico, grandioso. Comunque l'idea di Roma, semmai, è un'idea pre-medievale. Non è il medievo che preme, no? Semmai ci si rifà allora a Roma antica. E poi successiva. Ma direi, intanto, dopo, c'è anche nel Risorgimento, ma quando supponiamo Mazzini a Roma, eccetera, la Roma a cui si fa riferimento in sede politica e ideologica è una Roma diversa da quella imperiale antica e da quella papale medievale, dichiaratamente diversa. È una Roma che deve essere simbolo di una unità italiana da configurarsi all'interno dell'Europa delle nazioni. Questo è caratteristico del patriottismo risorgimentale italiano. Certi sviluppi ulteriori, crispi oppure in questo secolo, d'accordo, vanno in altra direzione. Ma in piena età risorgimentale non emerge, assolutamente non può emergere un'idea imperiale italiana. Primo, d'accordo, perché non c'erano le forze, perché questo potesse diventare seppure un sogno a quel tempo. E poi perché non c'era un passato che non fosse molto remoto e troppo diverso da quello della nazione a base letteraria, tutto sommato, italiana, che aveva le sue radici nel Medioevo. E a proposito sempre del patriottismo italiano e di quel riferimento che si è fatto alla Francia, ecco, si può dire che in Italia il giacobinismo francese ha avuto, sia pure in veste naturalmente diverse da quelle originarie, ha avuto un peso forse assai più forte che non in Germania. È giacobina che l'Italia si è fatta, giacobina in un senso molto lato, garibaldina si è fatta monarchica, d'accordo, ma quel Vittorio Emanuele II, simbolo dell'Italia unita, è un re garibaldino che non ha niente a che fare con i Königs o con i Kaiser tedeschi. È un'ideologia diversa, profondamente diversa, radicata non nel Medioevo, che non si prestava a utilizzazione di questo genere per l'Italia, radicata su una, salvo che ci riferiamo alla tradizione letteraria, questo sì, una tradizione letteraria di una nazione culturale italiana su cui si innestava l'esempio francese e anche proprio una esperienza fatta dall'Italia settentrionale nei primissimi anni dell'Ottocento, quando per esempio in Piemonte gli italianisti più schietti, cioè i patriotti in senso italiano, erano giacobini o di derivazione giacobina, mentre quelli di derivazione più schiettamente francese del tempo, il direttorio e così via, questi erano moderati, questi non concepivano qualcosa di diverso da quello che venne poi fuori successivamente, che fu veramente un'Italia garibaldina. La legislazione, garibaldina in senso molto lato, la stessa legislazione dello Stato italiano è una legislazione notevolmente rivoluzionaria rispetto alle tradizioni regionali italiane. E del resto, anche immediatamente prima della formazione dello Stato italiano, con Cavour, è chiaro che Cavour fu trascinato in qualche modo verso un'attività diplomatica e politica di stampo rivoluzionario, è chiaro che fu trascinato in questo senso, in senso rivoluzionario proprio dalle forze di carattere ideologico che funzionavano in Italia e che lo portavano ad abbandonare quello che era in origine probabilmente in Cavour piuttosto un senso piemontese ed europeo insieme, e ne fanno un italianista, non per convinzione originaria sua, ma perché le forze stesse ideologiche operanti in Italia avevano questa carica, una carica che derivava, a parte la tradizione letteraria, derivava dal fortissimo esempio francese. Veramente la Francia giacobina ha avuto sul risorgimento italiano un peso fortissimo, credo senz'altro prevalente rispetto a quello che avvenne in Germania. Molte grazie per questa integrazione che consente di mettere a fuoco meglio effettivamente il confronto tra le due situazioni. Il professor Fleckenstein, credo. Ja, ich möchte gerne noch ein Wort zu der Relation von Reich und Nation sagen. Das war etwas vorgreifend, wo das, was gerade Marco gesagt hat. Wir haben eigentlich unterstellt, ich halte das für ein fundamentales Problem, das aber nicht so alt ist, wie es zunächst hier unterstellt wird. Das Reich der vorausgegangenen Zeit ist auch ein vielschichtiger Begriff, jedenfalls ein mehrschichtiger, aber der liegt zwischen Regnum und Imperium. Und die eigentliche Spannung liegt dazwischen, und der französische Protest gegen das Reich kleidet sich in die Formel bekanntlich Rex est imperator in regno suo. Also hier liegt der Begriff. Und solange der Reichsbegriff im mittelalterlichen Sinne bewahrt wird, das ist in Österreich noch der Fall, hat er mit der Nation nichts zu tun. Das Kaiserreich in Österreich ist, wie wir nachher später sagen, ein Völkerstaat. Das ist aber der eigentliche Reichsbegriff im alten Sinne. Der Reichsbegriff kommt sozusagen in Kollision mit sich selbst, in dem Augenblick, wo der Begriff der Nation mit ihm in Deckung gebracht werden soll, was eigentlich seiner Herkunft nach gar nicht geht. Hier liegt meines Erachtens die Spannung. Und ich finde, dass die Überlegung, wie sie Herr Dann angestellt hat, mit Recht von den völlig verschiedenen Ausgangspunkten ausgehen und zeigen, wie Nation sich schwer tut, wenn sie auf Begriffe bezogen werden soll, die eine Hülse darstellen, die eigentlich für sie gar nicht gedacht waren. Und man sieht ja, das Problem ist im Grunde genommen gar nicht lösbar. So würde ich das jetzt sehen. Ich bin Ihnen nur dankbar, ich hätte es nicht besser auf eine Formel bringen können, worum es mir geht, nicht? Und ja. Ich wollte ja, oder? Es ist, wir müssen ans Ende. Ja, wir haben noch bitte sehr. Associandomi appunto a quanto osservato, il concetto di nazione io che non ho un etimologico esperto, ma è come mostra la forma latina, è un concetto relativamente recente nell'acquisizione del lessico tedesco. Inoltre nel Settecento, questi sappiamo leggendo gli illuministi francesi, è sempre un concetto di carattere prevalentemente etnico. Adesso vorrei citare uno scrittore tedesco, proprio Georg Forster, del Eisen die Welt, dove usa abitualmente di nazione, der Insel, ich weiß es nicht was, für eine Insel, Fiji oder was. Nation heißt Volk. In questo senso, è un concetto etnico. Oh, das ist ein schwieriges Problem. Concetto politico-culturale. Es gibt... Volk è un politico. Ja. Es gibt... Ich habe nur eine ganz kurze Ergänzung zu dem, was Professor Tabaco gesagt hat und zum Gründungsakt des Reiches. Und zwar schreibt die vatikanische Presse 1870 zum Gründungsakt, der Unterschied zwischen Italien und Deutschland, also dem neuen Italien, dem neuen Deutschland, besteht eben darin, dass Italien auf revolutionäre Wurzeln zurückgeht, während Deutschland, die gegründet worden ist, von den Fürsten und den freien Städten. Das sei der Unterschied. Ich möchte das als Ergänzung sagen zu dem. Wobei ich eben auch noch im Anschluss an das, was Kollege Tabaco sagte, nochmal eben betonen möchte im Hinblick auf das, was dann eben in dem 20. Jahrhundert das nationale Verhängnis für Deutschland wurde, nicht, dass die Italiener das Glück haben, dass hier sozusagen die Sprachnation zur Staatsnation wird, sodass eben eine Irredenta-Forderung tatsächlich im Rahmen der italienischen Nationalbewegung, sagen wir noch, sinnvoll zu verwirklichen war. Nicht? Während die Deutschen angesichts ihrer Siedlungslage in Europa durften niemals, wenn die Deutschen Irredenta-Politik machten, wurde Europa gesprengt. Und das hat Hitler gemacht. Also was ich sagen wollte, ist noch das andere, eben, dass Italien wirklich als ein revolutionärer Staat angesehen worden ist, auch vom Vatikan, während Deutschland der Fall war. Nicht? Man sah wirklich im Deutschen Reich am Anfang so etwas wie wieder das Wiedererstehen des Alten Reiches. Das ist in der vatikanischen Presse ganz deutlich am Anfang, bis dann der Kulturkampf anmacht. Dann waren sie etwas enttäuscht. Herr Buckmann? Ja, nur ganz kurz dazu. Also einmal würde ich ja im Sinne dessen, was ich vorhin bemerkt habe, sagen, der Vatikan hat sich einfach geirrt. Ich wollte jetzt anders sagen, das ist vielleicht doch ganz lästig, obwohl es nicht in der Region beheimatet ist, über die wir sprechen, dass sich andere nicht, ja, andere haben sich nicht geirrt, und das waren die polnischen Untertanen des preußischen Staates, von denen Herr Damm schon gesprochen hat, nicht wahr? Die Polen in der preußischen Provinz Polen, in der preußischen Provinz Posen, die waren sofort der Meinung, dass das Deutsche Reich von 1871 ein Nationalstaat war, und darum war hier sofort ein Problem, während eben in dem alten preußischen Staat, dem Königreich Preußen, das kein Nationalstaat war, die polnischen Untertanen einen Platz gehabt haben. Meine, da ist, sieht man das deutlich. Ich glaube, es wäre natürlich ganz falsch, diesen nur mit dem Wort Staat und Reich oder zu erklären, aber ich meine, es gehört doch in diese Diskussion rein und kann sich vielleicht etwas klären. Ecco, io credo che, wenn Sie nichts dagegen haben, wir könnten jetzt also unsere Arbeiten am Ende bringen. Weil, ja, ich habe auch nur noch einen Satz. Der Autobus ist da. Ist schon da. Ah ja. Also, nur eine kleine. Da könnten wir, wäre noch viel zu sagen, das Verhältnis Nation-Volk, das ist problematisch. Mir kam es darauf an, wenn Sie mir diesen Schlusssatz noch erlauben, zu zeigen, wenn jetzt die Diskussionen weiter über die sozusagen Anwesenheit von Mittelalter im 19. Jahrhundert geht, dass man sieht, in Deutschland ist Mittelalter eben auch in konkreter Verfassungswirklichkeit noch da, noch ganz anders da und muss noch ganz anders bewältigt werden, als das eben für meine Begriffe in Italien der Fall war. Und dann ist es eben in Form von bestimmten politischen Vorstellungen da, über die ist ja gesprochen worden, in deren Belastung. Danke. Molte grazie. Domani i lavori riprendono alle 9 in punto qui. Professor Prodi ha da dire qualcosa. Si vuole mangiare. Ma questo è scritto. Il ristorante sono le 8 e le 8 del mese. No, non so se ci sia scritto. No, allora tra le 8 e le 8. Porta a... Ich bin ganz strikt für eine zweite. Grazie molto.